Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 649 Googles Zuhause. Ja, Google hat mit seiner Homepage, ja, seiner URL weniger Probleme, ja. Aber, naja, sind ja auch groß genug. Beim Uncast gibt es allerdings im nächsten Jahr große Änderungen. Ich habe es eben schon in der Rios Wochensicht gesagt. Ich muss natürlich hier auch nochmal ausführlich darauf hinweisen. Ab 2.1. sind die Netcasts, also auch der Uncast, möglicherweise unter einem neuen Feed zu erreichen. Also möglicherweise bedeutet diese Verbreitungsplattform momentan wird es nicht mehr geben. Okay? Und ab 2.1. wird es bestenfalls mit dem Feed ganz normal weitergehen oder ihr braucht sogar einen komplett neuen Feed für die Rios Wochensicht und für den Uncast. Und damit es überhaupt eine Stelle gibt, wo ihr da dann die neuen Sachen finden könnt, also die neuen URLs bzw. Feeds, findet ihr dann auf rentry.co/netcasts, also rentry.co/netcasts, rentry.co/netcasts. Das ist die kleine Infoseite und dort gibt es auch aktuelle Infos zu der Situation, also das heißt, wo ihr dann die URLs finden könnt und die Feeds eventuell. Ließ sich jetzt doch nicht vermeiden, dass es relativ schnell gemacht wird, schon im neuen Jahr, weil ganz klar, wenn der 2023 Netcast eben dann startet, dann sollte eben dann auch der neue Feed schon vorhanden sein, nicht mittendrin gewechselt werden. Und so habe ich das dann eben entschlossen, schnell hier zu tun. Ich weiß, das ist eine blöde Umstellung und das nervt. Und mich nervt es auch sehr, sehr stark. Das hat mich auch belastet schon in den letzten Wochen. Und letzte Woche war ich ja krank. Bin immer noch nicht ganz fit wieder, aber es ist halt das Problem, dass ich da eben ja auch mal wieder eine neue Perspektive auf die Sicht der Dinge bekomme. Und ich finde es nicht mehr angesichts der Entwicklung, die bald stattfinden wird in den Domains, ja, halte ich das nicht mehr für so okay. Und deswegen wähle ich da ein webseitenfreies System. Ja. Ich hoffe, dass das hinhaut mit dem Feed. Den Feed muss ich dann händisch selbst programmieren. Ja. Okay. Aber das scheint mir immer noch die beste Lösung zu sein. Und das hoffe ich, dass es dann eben hinhaut. Wenn die Feed-Weiterleitung klappen sollte, wäre es natürlich schön. Ansonsten müsst ihr wirklich einen komplett neuen Feed nutzen. Ich kann da nichts dagegen machen. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis diese Feeds sowieso verschwinden werden. Ich habe ja schon gesagt, es gibt da mehrere Probleme. Und also auch von Anbietern beispielsweise, ja, die eben zum Beispiel immer wieder drohen, ihre Dienste einzustellen, die hier jetzt benötigt werden. Und deswegen muss ich da eben auch mal Konsequenzen ziehen. Eine Domain ist wohl in Europa etwas, was eben nicht mehr jeder nutzen kann. Unter bestimmten Voraussetzungen eben, klar, ist ein eigenes Empfinden, ob man das will oder nicht. Ja, ich will es nicht in der Form, wie die EU das wohl in Zukunft verlangt. Und deswegen gibt es den Netcast dann domainlos sozusagen. Seitenlos, domainlos, homeless quasi. Wow, der Homeless-Feed. Unglaublich, ja. Mal sehen, wie das hinhaut. Aber zumindest die kleine Infoseite könnt ihr euch merken, rentree.co/netcasts. Da findet ihr dann wenigstens die aktuellen Adressen, wie ihr weiter den Uncast hören könnt. Den gibt's nämlich ganz normal weiter ab 2.1. Ja, genau wie die Rios Wochensicht. Wie immer. Und ich hoffe, dass ihr euch dann, falls erforderlich, die Mühe macht und nach den neuen Verbreitungswegen sucht, damit ihr weiterhin hier den Netcast hört. Und ja, jetzt könnte ich da noch ein bisschen drauf herumreiten. Ich sag's am Schluss nochmal. Ja, die Adresse. Und okay, vielleicht kommen wir einfach mal zu den Themen. Ist ja jetzt bald Weihnachten. Ne? Und wie immer kriegt man da Versprechungen gemacht. Ne? Ganz klar. Also Weihnachten, ne? Versprechungen, ganz klar. Ist immer eine große Sache. Zum Beispiel, dass Google die Updates schneller zu Android bringen will. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Bestimmt einmal im Jahr. Ne? Und ein bisschen tut mir Google deswegen auch leid, weil die können nur in einem gewissen Ausmaß dafür sorgen, dass ihr die Updates schneller bekommt. Denn das Problem sind die Firmen, die vielen verschiedenen Android-Firmen und die zeitweise ziemlich lasch ausgehandelten Verträge für die Google Play Services. Google hat zwar gedacht, es ist wohl in jedem seinem Interesse, aktuelle Updates zu bringen, wegen der Kundenzufriedenheit und so weiter, aber das ist weit, weit von der Realität entfernt. Von daher hätte man vielleicht strengere Maßnahmen gleich von Anfang an bei Android machen sollen. Ja, Android, klar, ist ja Open Source. Das heißt, jeder kann das Android Open Source System nutzen. Allerdings gibt es ja einen wichtigen Bereich, der eben nicht Open Source ist, und das sind die Google Play Services. Und da hätte man sagen können und müssen ganz, ganz streng, wer diese Google Play Services nutzt, verpflichtet sich, aktuelle Updates zu machen über einen festgelegten Zeitraum und. Und wer das nicht macht oder dagegen verstößt, der kriegt die Google Play Lizenz entzogen. Was denkt ihr, wie viele Firmen dann auf einmal aktuelle Updates machen würden? Klar, es kann durchaus sein, dass einige Firmen dann sagen, nö, da machen wir kein Android-Gerät. Ja, okay, gut. Aber ehrlich gesagt, brauchen wir wirklich Android-Geräte, die ständig so lange brauchen mit den Updates und so weiter und so weiter. Ich bin nicht mehr ganz so überzeugt davon, dass alles geregelt werden kann mit ihr dürft. Sondern manchmal muss man auch was machen mit ihr müsst. Ja, das muss einfach heutzutage auch drin sein, dass man sowas mal sagt. Und das hätte Google machen sollen. Jetzt ist natürlich der Damm schon längst gebrochen und die Updates sind so unterschiedlich verteilt bei den Firmen. Die einen sind fast schneller als Google. Ja, kein Witz. Manche sind ja so, dass die eigentlich gar keine Updates rausgeben für ihre Geräte. Gar keine. Ja, gibt's auch. Und niemand kann was dagegen unternehmen, prinzipiell. Oftmals ist es leichter gesagt als getan, dass man dann hingeht und sagt, naja, dann müsst ihr halt ein Gerät kaufen, wo die Updates aktuell sind. Ja klar, man kann natürlich ein 1200-Euro-Gerät von Samsung kaufen, da hat man super aktuelle Updates und noch lange und alles wunderbar, klar. Aber manche Leute haben dann vielleicht doch keine 1200 Euro für so ein Gerät und müssen sich dann halt mit anderen Geräten zufrieden geben und ja, kommen dann eben zu Geräten, die gut sind, nicht so viel kosten, tja, aber Updates dann eben weniger ist. Und manchmal gibt es eben auch die Firmen, die zwar ein Update versprechen, das aber einfach nicht liefern können, weil sie offenbar technisch nicht mehr dazu in der Lage sind, etwas zu lösen, ein Problem, ja, zumindest zeitnah. So ist es ja bei dem OnePlus Nord 2 passiert hier. Ne? Ihr könnt euch da vielleicht noch erinnern, das ist letztes Jahr, oder ich sag schon letztes Jahr, also dieses Jahr ist es ja wirklich mehrmals angesprochen worden. Da war ich auch richtig sauer deswegen. Neues Gerät quasi gekauft und dann kommen keine Updates. Das war schon eine heftige Sache. Und da ist das Vertrauen natürlich komplett weg. Ja. Also, ihr seht immer wieder ein leidiges Thema. Und wenn dann Google kommt und sagt, okay, hier, wir möchten, dass die Benutzer schneller diese Sachen bekommen, diese Updates, dann frage ich mich, wie will Google das dann machen? Ja? Wie wollen die das machen? Ja? Die Möglichkeiten, die eben Google hat, sind begrenzt, weil es eben der Handyanbieter implementieren muss. Ich hoffe, dass Google hier einen Weg findet, wenigstens tatsächlich etwas die Updates zu beschleunigen. Ja, aber ehrlich gesagt, es ist mir ein Rätsel. Und wenn ich gucke, so diesen Artikel, dann ist das alles nur ein Blabla im Prinzip. Ja. Wie das gehandhabt werden soll. Ja. Jedenfalls muss ich sagen, die Update-Geschwindigkeit ist eigentlich, also die Update-Geschwindigkeit, ne, um das Gerät zu updaten, ist nicht so relevant wie die Geschwindigkeit vom Erscheinen des Updates. Ja. Also das ist mal wieder so ein Problemverschleppung, ja, das jetzt angegangen wird, zusätzlich, ne, dass eben die Updates schneller installiert werden, wisst ihr. Ich wäre ja schon froh, wenn sie überhaupt ankämen, die Updates, damit ich es installieren kann. Da wäre mir so egal, dass es lange dauert. Das kann ich gar nicht sagen, wie egal mir das ist. Aber, also ich meine, lange dauern, bis sie installiert sind. Ja. Dann kann ich halt mal, was das, eine halbe Stunde oder eine Stunde mal nicht ans Gerät. Mir egal. Aber ich möchte die Updates zeitnah bekommen. Das ist es. Naja. Wie auch immer, auch Oppo bringt neue Innovationen raus. Habe ich das jetzt gesagt? Naja, bringt etwas Neues raus, wo sie denken, dass es eine Innovation ist. Ihr wisst ja, ich bin da verspielt, was Robotik und so weiter betrifft. Also da bin ich immer sehr froh gestimmt. Leider gibt es immer noch nicht den Amazon-Roboter. Den hätte ich gerne. Aber natürlich nicht. Ne? Ist ja klar. Ne? Pressekonferenz, Amazon, werden schöne Sachen vorgestellt. Wunderbar, hübsche neue Roboter, die alles Mögliche oder können oder auch nicht können. Hauptsache, sie sind freundlich, ja, und sympathisch. Tja, wunderbar. Ich warte und warte und warte. Wisst ihr, wie viel Roboter in der Form schon angekündigt wurden und nie erschienen sind? Zumindest nicht bei uns. Ja, in Japan sind viele rausgekommen. Ja, also in Japan gibt es tatsächlich welche. Die kann man sich kaufen und die können tatsächlich auch nützliche Sachen machen. Ja, Wahnsinn. Aber irgendwie, bei uns wird immer nur davon gesprochen. Und passieren tut nichts. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass Oppo hier mit dem Robot-Dock, ja, den Oppo QRIC Robot Dog, ja, vielleicht ein bisschen eher ein Durchhaltevermögen hat, dass der auch tatsächlich zu den Menschen in die Wohnung kommen kann. Ja, am 14. Dezember ist er vorgestellt worden, ja, und ja, er hätte Potenzial, einiges zu machen. Ja. Heißt übrigens nicht aus alleine aus ohne Grund Hund. Das soll also mehr wirklich ein Hund ersetzen. Es soll also jetzt nicht unbedingt das ultimative Tool sein, für irgendwelche Arbeiten zu erledigen, sondern mehr so ein Spaßding. Das ist, finde ich, zwar ein bisschen schade, aber man könnte, denke ich, softwaremäßig doch einiges rausholen, vielleicht auch noch ein paar vernünftige Anwendungen finden. 11 Hochpräzisionssensoren sind verbaut, die eben ermöglicht, die Touch-Sensoren, Kameras, Ultraschall-Sensoren, ja, GPS-Module und mehr zu steuern, ja, um eben mit der Umgebung zu interagieren. Voice Control ist natürlich ebenfalls vorhanden und da hört er wahrscheinlich besser als die Hunde selbst, ja. Das heißt, er versteht dann auch mehr Befehle, ja. Und vielleicht lässt sich dann eben auch was Interessantes damit anstellen. Zumindest kann man den auch tatsächlich draußen mitnehmen. Nach draußen mitnehmen, oh, das ist sehr interessant. Dann ist er maschinenlernfähig, das heißt, man kann ihm auch Sachen beibringen. Ja, man könnte es übersetzen mit Tricks beibringen. Aber vielleicht kann er dann damit auch ein paar nützliche Sachen machen. Dennoch finde ich, ist ein bisschen Potenzial verschenkt worden, dadurch, dass man jetzt einfach sich darauf fixiert, dass das ein Cyberhund ist, sozusagen. Ja? Ein Cyberdog. Weil, meine Güte, ich meine, man hat dann quasi ein Gefährte, sozusagen. Aber es wäre doch auch schon ganz nützlich, wenn er auch ein paar Aufgaben erledigen könnte. Und da hätte man es doch zum Beispiel auch eben statt den jetzt ohne Werkzeuge auszustatten, vielleicht auch ein paar Werkzeuge einbauen können, also ein Greifer sozusagen oder Ähnliches, ja. Trotz allem, was da möglich wäre von der Software her und die hört sich gut an, ja, maschinenlernfähig und so weiter und so weiter, bleibt es dann eben doch dabei, dass das Ding zum Beispiel nichts anbringen kann. Also, der kann auch keine Zeitung holen wie ein normaler Hund, noch nicht mal das. Ja, hat keine Klammern oder Ähnliches. Und von daher ist eben die Anwendung ziemlich gering. Ein vierbeiniges Ding, das eben mit herumläuft. Ja. Bildschirm ist ebenfalls keiner eingebaut. Das heißt, man kann damit auch kommunikationsmäßig nicht viel anfangen. Klar, man kann die Kameras vielleicht selbst nutzen, aber ohne Gegenaktion ist es dann vielleicht doch ein bisschen sinnlos. Ja, höchstens vielleicht für die Wohnungsüberwachung, wenn man aus dem Haus ist. Ich hoffe, dass da wenigstens vielleicht die Hersteller, übrigens Xiaomi stellt diesen Roboter, habe ich das gesagt, Xiaomi, und zwar, dass die da vielleicht Überwachungsfunktionen wenigstens implementiert haben, ausgiebiger Überwachungsfunktionen, wenn man zum Beispiel aus dem Haus ist, dass das Teil patrouilliert in der Wohnung und guckt, ja, aber alles okay ist und bei Geräuschen entsprechend in das Zimmer läuft, ja, und auch Videomaterial auf Smartphone schickt, ähnlich wie eine Ring-Kamera, ja, damit eben die Wohnung beobachtet werden kann, sicher sein kann, wenn man zum Beispiel aus dem Haus ist. Ja, also das wäre eine Anwendungsmöglichkeit immerhin als Wachhund. Naja. Seht ihr, es ist immer ein klein wenig frustrierend, weil manchmal sind einfach gute Ideen wieder zunichte gemacht, weil simple Sachen fehlen. Ich weiß nicht, wie die Marketingchefs oder die Verantwortlichen aus dem Marketing auf die Idee gekommen sind, einen Roboter zu kreieren, der übrigens um die $1,500 kostet. der einfach nicht wirklich was kann. Ja, also ein Spielzeug für, ja, für wen denn? Ich weiß es nicht. Für Kinder ist ein bisschen teuer. Ja, 1500 Euro. Das ist schon abgedeckt mit dem Aibo und man hat ja gesehen, dass der Erfolg eben doch sehr beschaulich war. Selbst in Japan war das jetzt nicht der Renner und die Leute sind echt offen für Roboter-Sachen. Ja. Gut, aber es war der Spielerei noch einigermaßen angemessenen Preis. Nur das hier, $1500, also ich meine, Leute, da muss schon was dabei rausspringen, ne? Da muss da schon was dabei können. Ne? Und da wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, wenn man dann entsprechend da was macht. Also für Kinder ist es sicherlich kein Spielzeug, für Erwachsene, ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich da erkennen kann. Jemand, der einen Hund möchte, sich vielleicht keinen halten darf. Dass der dann eben sich so ein Roboter callt hier, ja, und das macht, was ein Hund eben so macht. Ja. Aber ihr seht, die Begeisterung lässt sich da durchaus in Grenzen halten und ich weiß auch nicht, was man sich eben bei sowas denkt. Wenn man ein kleiner Helfer hätte konstruieren können, der tatsächlich ein paar nützliche Sachen macht. Ja. Das wäre heutzutage technisch durchaus möglich. Aber naja. Gut, ich gehe jetzt mal weiter, bevor ich hier wieder längere Zeit auf diesem Thema rumreite und sag mal, dieses Redmi Note 12 Pro Plus mit 200 Megapixel Kamera und 210 Watt Ladegeschwindigkeit. Wow. Das geht jetzt weltweit auf den Markt. Ist das der Wahnsinn? Ja, also tatsächlich. Ich habe noch gesagt, ob das weltweit erscheint, ist fraglich. Aber die trauen sich was. Redmi ist ja eine Untermarke von Xiaomi, besonders günstig. Entsprechend ist dieses Gerät auch besonders günstig. Ja, man geht davon aus, dass es etwa die Global Version also auf etwa 400 Euro kommt, was wirklich nicht viel ist, wenn man bedenkt, was eben dort an Ausstattung drin ist. Eben schon gesagt, 200 Megapixel Kamera. Das dürfte in der Preislage absolute Spitze sein. 210 Watt Fast Charging dürfte wirklich auch für die ausgefallensten Ansprüche genügen. Keine Ahnung, warum man das haben muss, 210 Watt, aber okay. Ausgeliefert wird das Ganze mit einem Dimensity 1080 Chipsatz, was einem sehr guten Midrange-Prozessor entspricht. Ja. Und ich glaube, so kann man das Gerät dann auch einordnen. Ein 6,67 Zoll OLED-Screen mit 5000 mAh Akku. Mehr habe ich leider an Infos jetzt hier noch nicht. Aber ich schätze, dass eben auch die RAM-Ausstattung hier relativ gut sein wird. Ich muss nochmal gucken hier, vielleicht kann ich das noch in Erfahrung bringen, weil das müsste doch eigentlich schon kommuniziert worden sein. Ah, sehe ich da irgendwas? Sehe ich da irgendwas? Nein, leider sehe ich noch nichts von der Ausstattung. Also gut, wie auch immer. Die Ankündigung, dass es jetzt weltweit auf den Markt kommt, ist schon mal relativ positiv und wieder ein günstiges Gerät auf dem Markt, das eben auch ein paar spezielle Ansprüche erfüllen kann. Ich finde es immer eine sehr gute Sache. So, die Überschrift Googles Zuhause, ja, war gemünzt auf diese News, die gekommen ist diese Woche und das fand ich ganz gut. Es hat eigentlich schon längere Zeit festgestanden. Jetzt hat Google tatsächlich Meta quasi aktiviert und jetzt sind sehr viele Google-Geräte mit einem Update Google Meta fähig. Dazu zählen unter anderem der Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub, erste und zweite Generation, Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, der Google Home und Google Home Mini. Also auch die ganz, ganz alten, der allererste Home Assistant sozusagen, kriegt diese Meta-Anbindung per Software-Update geliefert. Und damit sind diese Geräte voll integriert und steuerbar über diese Hubs. Sehr schön. Ich bin guter Dinge. Es braucht schon Ewigkeiten einen übergreifenden Smart Home Standard. Es wird hier in einem Video schön erklärt. Ich werde hier den Artikel auch verlinken. Schön erklärt, was denn Meta jetzt eigentlich bewirkt. Und Meta matters. Also das ist wirklich etwas, was man sagen kann, denn selbst wenn die einzelnen Vorhaben an sich gesehen relativ simpel sind, ist eben diese Idee, man kauft sich irgendein Meta-kompatibles Gerät und es funktioniert einfach überall, ja, recht gut. Ja. Und das ist eben nur dadurch möglich, weil verschiedene Firmen an dieser Meta-Plattform arbeiten. Und einige sind jetzt schon wieder ganz traurig in Kommentaren im Netz, ne? Dass Google ist, oh schade, dass Google jetzt bei Meta ist, aber so no big tech on my Meta, ne? Okay, ja, ich meine, wisst ihr, man kann alles sich kaputt reden, ja, kein Problem. Ich finde es gut und es ist unabdingbar, dass Google bei Meta dabei ist, sonst wäre Meta nichts wert, ja, ganz einfach. Weil Realität ist, die meisten Menschen haben eben entweder ein Amazon Alexa oder eben ein Google Home, ein Google Nest Hub und das war's. Ja, das war's. Wie viele Leute gibt's denn, dass zum Beispiel mit Mycroft ihre Geräte steuern oder mit dem Raspberry Pi daheim, mit dem Home Server und so. Ja, ist cool, wenn ihr das macht. Ja, cool. Aber ich kann euch versichern, kein normaler Mensch wird es so machen. Der sagt, wie jetzt? Raspberry Pi, was ist denn das? Ja. Der müsste seine Lampen steuern. Ja, im Garten und daheim. Und der will haben, dass die Heizung funktioniert, der Thermostat angeht, der Rauchdetektor den Batteriestand prüft und die Luftqualität misst und so weiter und so weiter. Ja. Das ist was anderes und deswegen ist es wichtig, dass eben Firmen wie Google oder Apple auch, ja, oder Microsoft, dass die bei Meta dabei sind. Bei Microsoft weiß ich es übrigens erst gar nicht. Google ist mit, Apple ist mit an Bord und auch das ist sehr, sehr wichtig, denn das zählt genauso, wie ich eben gesagt habe, für Google. Wenn Apple nicht an Bord ist, dann braucht man das gar nicht zu machen. Ja, es gibt schon Standards, die eben Google und andere, ja, und es gibt schon Standards, die eben Apple und andere integrieren, ja. Aber es gibt eben noch keinen Standard, der alles integriert. Ja. Das ist das Wichtige. In Zukunft muss man natürlich auch gucken, Meta-Logo ist da drauf auf den entsprechenden Geräten und dann weiß man, das funktioniert, auch wenn es zum Beispiel mit vielen Geräten auch funktionieren wird, wenn da kein Meta-Logo drauf ist, aber das ist halt wie bei allem, ne? Es muss eben so ein Logo eingeführt werden und dann können sich die Leute darauf verlassen, die müssen nur noch gucken, dass das Meta-Logo dort dabei ist und fertig. Auch Amazon hat angekündigt, 30 seiner Echo-Geräte werden umgerüstet per Software-Update, um eben dann mit Meta zu funktionieren. Bei Apple ist es schon passiert, mit dem HomePod Mini und Apple TV 4K, Entschuldigung, Second Gen, die haben bereits das Update wohl erhalten und damit kann es rund gehen. Meta ist Realität geworden und das ist auch ein schönes Geschenk, finde ich, von Google zu Weihnachten, dass jetzt Meta noch ganz, ganz schnell aktiviert wurde. Somit dass man sich vielleicht jede Menge Stress sparen kann, für an Weihnachten noch bestimmte Smart-Home-Geräte zum Laufen zu bekommen. Wenn man Glück hat, geht es jetzt eben schon ziemlich schnell und unkompliziert. Ja, Xiaomi hat diese Woche definitiv das meiste Aufsehen erregt, hier mit dem Redmi und mit dem Roboter. Nee, ist ja von Oppo. Der Roboter ist ja von Oppo. Oppo. Habe ich vorhin Xiaomi gesagt? Kann das vielleicht sein? Habe ich das gesagt? Habe ich das gesagt? Nee, ist von Oppo. Genau, so ist es. Und noch was anderes wurde hier publik. Und zwar gibt es ein neues Xiaomi Pad. Richtig, das Xiaomi Pad 5 ist ja legendär schon, weil es eines der besten Android-Tablets ist, die ihr für sogar relativ wenig Geld kaufen könnt. Wahnsinn. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von neuen Pads. Es gibt das Xiaomi Pad 6, das Pad 6 Pro und das Pad 6 Pro 5G und ein Redmi-Tablet. Wie schon gesagt, Redmi ist eine Untermarke. Das Redmi-Tablet ist natürlich eins von den günstigsten, die ihr kaufen könnt, mit einem Helio G99-Prozessor. Der ist nicht schlecht. Ja, 8000 mAh Akku. Aber natürlich sind da ganz klar die Leistungsdaten auf einem geringeren Niveau, logischerweise. 90 Hertz Bildwiederholfrequenz immerhin, für ein Tablet auch nicht schlecht. Und das Ganze wird eben für relativ wenig Geld erwartet, umgerechnet, ja, ich weiß, umgerechnet ist immer so eine Sache, aber umgerechnet um die 200 Dollar etwa. Das ist gut, das ist super. Aber ich habe hier mehr Augenmerk auf das Xiaomi Pad 6 gelegt, ja, der direkte Nachfolger sozusagen vom Pad 5. Das Teil hat einen Snapdragon 870 Chipsatz, ja. Und damit erwartet man noch ein bisschen mehr Batterielaufzeit. Die Ausstattung dürfte in etwa dem vom Pad 5 entsprechen. Das heißt 10,61 Zoll Display. Dann die entsprechende Ausstattung bis 8 GB RAM. Die Daten sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn man das ganz, also komplett betrachtet mal, ja, aber natürlich das Pro-Modell, das wird am meisten bringen, ist ja klar. Der Preis wird halt nicht ganz so niedrig sein bei dem Pad 6 Pro. Ich denke, das wird dann auch eben ein richtig Flaggschiff-Preis sein, ja, und da können wir uns da was gefasst machen bei Xiaomi. Und ich hoffe eben, dass das Pad 6 wie bisher in etwa bepreist wird, ja, aber noch müssen wir ein bisschen abwarten, noch sind die ja nicht draußen und sobald mehr bekannt wird, werde ich auch das Ganze dann sagen. Auf jeden Fall, das Redmi Pad wurde schon mal in der Anzeige gezeigt, das Redmi Pad, ja, das wurde schon mal in der Anzeige gezeigt, das gibt es auch mit 8 GB RAM, mit 128 GB Storage, wie gesagt, und es kommt auf ungefähr 200 Dollar, und ich schätze mal, dass das Pad 6 dann, das Xiaomi Pad 6, möglicherweise dann an die 500 bis 600 Euro kostet, während das Pro Plus dann durchaus, deutlich mehr kosten wird, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, wir müssen abwarten, bis dann letztendlich das Produkt raus ist und dann gucken wir mal. So, Xiaomi bringt auch noch eine, ein Debunk nennt sich das. Ja, also das heißt, da gibt es ja immer wieder Gerüchte über verschiedene Sachen und Xiaomi hat jetzt gesagt, nö, jetzt müssen wir mal hier für Klarheit sorgen. Das ist nicht alles, was skurril ist, auch richtig. Und da gibt es offenbar momentan sehr viele Gerüchte, vor allem in den USA. Man soll auf keinen Fall telefonieren, wenn ein Gewitter ist mit dem Smartphone. Das wäre sehr gefährlich. Ja. Also ich meine, wenn ihr draußen seid, ob ihr telefoniert oder nicht, spielt keine Rolle. Ist auf jeden Fall gefährlich. Aber in der Wohnung, das ist auch mit gemeint, da wäre es auch gefährlich. Nein, ist es nicht. Wie kommen solche Gerüchte zustande? Früher gab es mal Festnetzleitungen, die waren direkt verbunden, also analog, nicht digital. Und da waren tatsächlich Relais, die wurden miteinander verbunden. Und wenn dann in dieser geschlossenen Leitung sozusagen irgendwo der Blitz einschlagen würde, ja, dann oder auch in die Hausanlage beispielsweise, dann würde der Strom weitergeleitet werden ans Telefon und das ist schlecht, ja. Und von daher waren das nicht nur Gerüchte, wenn es auch extrem selten vorkam, dass eben manchmal schon jemand beim Telefonieren an analogen alten Telefonen mal ja, da einen Blitzschlag erhielten. Das ist nicht möglich mit einem Smartphone. Das hat jetzt Xiaomi eindeutig getestet, gezeigt. Die haben hier mit einem sogenannten Tesla-Coil das probiert, ja. Und das heißt, ein Gerät, um statische Elektrizität in immensen Höhen zu erzeugen, ja, und damit dann zu probieren, ob die Funkwellen sich wieder erwarten, irgendwie beeinflussen lassen mit diesem Gerät. Und natürlich, wie erwartet, es war technisch, physikalisch auch nicht anders zu erwarten, es ist nicht möglich, dass ein Blitzschlag, der in niedrigen bis mittleren Frequenzen aktiv ist, dass der in High-Frequency-Gefilde quasi einen Schock verursachen kann, der dann wiederum eben bei den Leuten quasi ankommt. Also ja, die Idee dann, die Antenne empfängt ja Wellen. Was ist, wenn jetzt die Energie, die empfangen wird, ja, entsprechend hoch ist, ja, und dann würde das ja weitergeleitet werden ans Ohr beispielsweise. Falsch, da wird nichts weitergeleitet. Wenn man telefoniert oder nicht telefoniert, spielt es keine Rolle. Ja, denn diese Frequenzen, die verwendet werden, liegen in einem komplett anderen Spektrum, weit, weit weg von dem Spektrum der Elektrizität. Ja, von daher ist das eben dann nicht mehr relevant. Okay? Gut. Gerücht aufgeräumt. Es gibt noch was anderes. Da wollte ich euch kurzzeitig warnen. Es gibt ein neues Ugitel-Tablet, das RT3 Mini Rugged Tablet. Und man könnte erstmal vermuten, das RT3 ist die Weiterentwicklung vom RT2. Ja, also das heißt, auf das, was alle schon gewartet haben, nämlich ein RT2 mit 5G. Nein, ist es leider nicht. Achtung, ja. Im ersten Moment habe ich es auch gedacht, weil es wird eben als Ugitel RT3 verkauft, sonst nichts. Hat leider nichts damit zu tun, ist keine verbesserte Version, sondern es ist sogar ein wesentlich schlechteres Gerät als das RT2, also RT2-Tablet von Ugitel. Wie kommt denn das? Eine höhere Nummer und schlechter? Das kommt einfach daher, weil dieses Gerät gar kein 10-Zoll-Tablet ist, sondern ein 8-Zoll-Tablet und weniger Ausstattung hat. Es hat nur einen Helio P22 Prozessor drin, also relativ schwach. 4 GB RAM, 64 GB Storage, ja, und eine 16-Megapixel Sony IMX 519 Kamera. Das heißt, von den Leistungsdaten her deutlich geringer. Das macht sich auch im Preis bemerkbar. $139 wird es global verkauft, ja, was zurzeit, was natürlich ziemlich cool ist. Aber Vorsicht, wie gesagt, das ist meilenweit weg von der Leistung des RT2-Tablets. Das RT2 ist wesentlich besser. Das hat nämlich zum Beispiel einen wesentlich schnelleren Prozessor, ja, ein MT8788, der ist deutlich schneller, hat 8 GB RAM und 128 GB Storage. Also 8 GB, 128 GB und bei dem anderen 4 GB, 64 GB. Und natürlich ist das ein ganz anderes Gerät. Auch hat dieses Tablet einen riesigen, tollen Akku. 20.000 mAh, der Hammer, und ein 10,1 Zoll Display. Also es ist eine komplett andere Liga als das RT3, und zwar deutlich besser. Also bitte macht nicht den Fehler und denkt, das RT3 ist das neuere, bessere Gerät. Bei diesem super billigen Preis könnte man ganz schnell in Versuchung kommen, da einfach schnell zu bestellen. Aber das ist definitiv nicht so, dass das irgendwie besser ist. Viel, viel, viel schwächer als das RT2. Okay, und noch eine kurze Nachricht zum Schluss. Oppo und OnePlus haben eine neue strategische Partnerschaft angekündigt. Ich weiß ja nicht genau, wie die Verhältnisse momentan sind zwischen OnePlus und Oppo, aber eigentlich ist pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern, dass OnePlus zu Oppo gehört. Das sieht man auch daher, weil alle Geräte, die rauskommen, auf Oppo-Geräten basieren. Und meiner Meinung nach ist es doch offiziell geworden, offiziell kommuniziert worden, dass OnePlus jetzt zu Oppo gehört. Okay. Jetzt heißt es, es wird eine strategische Partnerschaft gemacht. Als ob OnePlus ein eigenständiges Unternehmen ist. Also ich verstehe nicht ganz so, was damit gemeint ist. Vielleicht ist es auch nur Augenwischerei. Jedenfalls soll die Marke OnePlus für Flaggschiffgeräte stehen in Zukunft, während Oppo dann verschiedene Preislagen, auch niedrige Kategorien eben bedient. So. Also da kann man sich dann schon mal drauf gefasst machen. OnePlus wird vielleicht die Luxusmarke von Oppo. Tja, schwierig zu sagen, ob diese Strategie so richtig ist, weil gerade in den letzten Monaten hat sich ja OnePlus keinen guten Namen gemacht, seit sie eben unter der Fuchtel von Oppo stehen. Haben die sich keinen guten Namen gemacht und haben immer mehr Leute wie mich auch abgeschreckt. Also ich würde mir auf keinen Fall mehr ein OnePlus-Gerät holen. Ja, das war also für mich die größte Enttäuschung, die ich jemals beim Smartphone hatte. Wegen der Update-Situation, dem absoluten Chaos, was da geherrscht hat, dass überhaupt nicht mehr die Firma Kontrolle war, Herr war über die Software-Versionen. Alles ging drunter und drüber und es dauerte viele, viele Monate, bis ein Update kam auf einem aktuellen Smartphone. Das darf einfach nicht passieren. Sowas habe ich noch nie erlebt. Selbst beim billigen China-Anbieter wird es besser kommuniziert. Da heißt es entweder, ja, es gibt ein Update oder es gibt kein Update. Aber dass es heißt, es gibt ein Update und es ist technisch nicht möglich, auf bestimmten OnePlus Nord 2-Geräten dieses Update zu installieren, weil man blöderweise vorher ein anderes Update installiert hatte, das aber offiziell ausgeliefert wurde von OnePlus. Sowas hat es meiner Meinung nach noch nie gegeben. Totales Chaos, vollkommener Kontrollverlust. Und das deutet für mich auf absolut Chaos in der Firma hin. Das hat man auch gesehen mit dem Probieren von dem Zusammenlegen von ColorOS und OxygenOS. Ja, dann nein, dann jetzt kommt's aber, dann war es wieder nichts. Bis zum heutigen Tag ist eigentlich alles durcheinander gewürfelt und vieles ist auch da verschlechtert worden bei einem Versuch und die Leute sind reihenweise dann auch abgesprungen, hatten einfach keine Lust mehr. Und jetzt soll das die Marke werden, die in Zukunft eben High-End-Geräte, Flaggschiff-Geräte vermarktet, während dann die anderen günstigen Geräte über Oppo vermarktet werden. Das ist für mich schon ein bisschen unverständlich, muss ich sagen. Ich glaube, da überschätzen die das Image von OnePlus deutlich. Wie gesagt, es weiß mittlerweile fast jeder, dass OnePlus nicht mehr das OnePlus ist, das von Carl Pei mal gegründet wurde, sondern dass das eben hier ein OnePlus ist, das Oppo heißt. Und entsprechend die Teams nicht mehr in der Form vorhanden sind und. Keine Ahnung, was man sich dabei hier gedacht hat, aber ich denke, das wird kein gutes Ende nehmen. Nein. Gut, dann sind wir tatsächlich auch schon mit den Themen durch. Jetzt komme ich zur App der Woche. Ein schniekes kleines Tool, das für eine absolute Splittergruppe unter den Usern ist. Ja, musste mal sein, warum auch nicht. In der nächsten Ausgabe ist ja auch wieder die App des Jahres da. Ja, deswegen, ich lasse es jetzt ruhig angehen und mit diesem Tool denke ich, wie soll ich sagen, ist was für Nerds, von Nerds und kennt ihr Brettspiele? Also so richtig aufwendige Brettspiele. Ja, gut. Dann habt ihr hier ein Tool dafür. Und zwar könnt ihr damit würfeln. Ja, aber natürlich, klar, nicht nur einfache Würfeln, sondern auch Würfel bis zu 100 Augen. Ja. Ihr könnt auch die entsprechenden Rollenspielwürfel. Auch hier kann die simuliert werden. Also es gibt hier verschiedene von D3 bis D100. Ihr habt hier als Tools noch einen ROT-13-Generator drin. Auch das wird offenbar für einige seltsame Brettspiele benötigt. Ja. Ihr habt eine alphabetische Liste, ist ganz simpel, ja, wo man also einen Alphabetcode damit knacken kann oder entziffern kann. Ein Zahlenkonverter für Dezimal, Binär und Hexadezimal. Ihr habt einen Timer, den finde ich sehr, sehr nützlich. Und zwar, wenn ihr das Smartphone hinlegt, wird er angezeigt in beide Richtungen. Einmal denjenigen, der gegenüber sitzt und euch. Das heißt, die obere Zeit ist dann umgedreht sozusagen und das ist äußerst nützlich. Da könnt ihr eine freie Anzahl Minuten anstellen und mit einem großen Button starten. Der andere kann das auch entsprechend dann zum Beispiel anhalten. Und es ist eine Buzzer-Funktion integriert. Auch hier gibt es zwei riesige Buttons, auf die dann eben gedrückt werden. Und der, wo zuerst drückt, der hat eben den Buzzer bekommen. Und das wird dann angezeigt und somit kann dann entsprechend bestimmt werden, wer hat am schnellsten den Buzzer gedrückt, wer kann hier jetzt die Antwort eben geben. Natürlich sind die Hauptdinger diese Würfel und klar, man kann natürlich auch die Anzahl der Würfel wählen. Also ich kann zum Beispiel sagen, 7 Würfel, ja, mit also diese W10-Funktion beispielsweise, also 10 Augen sind es dann in dem Fall, ne? Und dann tut er jeden einzelnen Wert quasi auflisten von allen 7 Würfeln, ja. Also hier 4 plus 5 plus 3 plus 4 plus 8 plus 2 plus 4. Und dann den Gesamtwert, ne, 30. Also das, ich sehe, das geht dann ganz, ganz schnell und interessant. Und so kann man dann entsprechend auch bis zu 10 würfeln. Ich glaube, man kann sogar die Anzahl sogar nochmal manuell erhöhen. Aber normalerweise sind's ja ausreichend, wenn man eben hier bis zu 10 Würfel hat. Und damit kann man dann eben richtig gut verschiedene Brettspiele machen, eben für Rollenspielfans besonders interessant, weil die immer sehr, sehr komische und viele Würfel manchmal haben, ja. Und auch diese Buzzer-Funktion finde ich sehr, sehr schön. Und diese Timer-Funktion, also diese Stopp-Timer-Funktion, ja, wo man dann auf beiden Seiten sieht, das finde ich auch sehr faszinierend. Denn das hätte ich auch schon mal öfter gebraucht. Da muss man ständig das Smartphone hin und her drehen, damit alle das dann sehen. Sondern Man hat es eben gespiegelt. Eigentlich eine ganz simple Idee und auch so ist diese App ganz simpel. Aber das macht es oftmals aus, den Reiz. Die App gibt es auf F-Droid, ist eine Open-Source-App, kostenlos natürlich und eben dort zu finden. F-Droid könnt ihr entweder da über die F-Droid Store-App installieren oder direkt auf die Webseite gehen. Link findet ihr in den Shownotes. Okay. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Antcast. Bitte denkt daran, was ich euch schon gesagt habe. Die Umstellung kann oder wird ganz fix gehen. Am 2.1. bereits findet ihr die Informationen oder Infos zu Feeds und der aktuellen URL hier bei rentree.co/netcasts. rentree.co/netcasts. Dort findet ihr, wenn alle Stricke reißen, Infos, wie ihr weiterhin den Uncast und die Rios Wochensicht hören könnt. Die nächste Folge findet ihr dann am 26. Ja, genau, zu Weihnachten. Und deswegen dran denken, diese Folge wird dann nur bis zum 2.1. abrufbar sein. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen aktuell mit den Netcasts, ja, weil danach wird der Feed ja, wenn alles klappt, gewechselt. Das wäre der beste Fall, gewechselt und dann würden diese Folgen nicht mehr auftauchen im Feed. Ja. Bitte beachtet das. Okay, also rentree.co/netcasts. Da könnt ihr euch dann aktuell informieren, wo ihr den Uncast und die Rios Wohnsicht findet. Und ich wünsche euch jetzt auch eine schöne Weihnachten. Ja, denn es ist schon wieder soweit. Ja, Wahnsinn. Weihnachten. Bald. Ja, Heiligabend, am Samstag. Ja, Samstag, seht ihr? Nicht mehr lange. Naja, okay, ne? Aber ihr wisst ja. Frohe Weihnachten, frohe Kußnachten, frohe Feiertage, wie immer ihr das möchtet. Das bleibt euch überlassen. Aber auf jeden Fall habt eine schöne Zeit. Genau. So, und ich wünsche euch nicht nur eine schöne Weihnachten, sondern auch eine schöne Woche. Wie immer, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und wünsche bis nächste Woche. Tschüss.